11. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Salto. Unter dem Tannenbaum von Theodor Storm. 1. Eine Dämmerstunde. Es war das Arbeitszimmer eines Beamten. Der Eigentümer, ein Mann in den 40ern, mit scharf ausgeprägten Gesichtszügen, aber milden, lichtblauen Augen unter dem schlichten, hellblonden Haar, saß an einem mit Büchern und Papieren bedeckten Schreibtisch, damit beschäftigt, einzelne Schriftstücke zu unterzeichnen, welche der danebenstehende alte Amtsbote ihm überreichte. Die Nachmittagssonne des Dezember beleuchtete eben mit ihrem letzten Strahl das große, schwarze Dintenfass, in das er dann und wann die Feder tauchte. Endlich war alles unterschrieben. »Haben der Amtsrichter sonst noch etwas?« fragte der Bote, indem er die Papiere zusammenlegte. »Nein, ich danke Ihnen. So habe ich die Ehre, vergnügte Weihnachten zu wünschen.« »Auch Ihnen, lieber Erdmann.« Der Bote sprach einen der mitteldeutschen Dialekte. In dem Tone des Amtsrichters war etwas von der Härte jenes nördlichsten deutschen Volksstammes, der vor wenigen Jahren und diesmal vergeblich in einem seiner alten Kämpfe mit dem fremden Nachbarvolke geblutet hatte. Als sein Untergebener sich entfernte, nahm er unter den Papieren einen angefangenen Brief hervor und schrieb langsam daran weiter. Die Schatten im Zimmer fielen immer tiefer. Er sah nicht die schlanke Frauengestalt, die hinter ihm mit leisen Schritten durch die Tür getreten war. Er bemerkte es erst, als sie den Arm um seine Schulter legte. Auch ihr Antlitz war nicht mehr jung, aber in ihren Augen war noch jener Ausdruck von Mädchenhaftigkeit, den man bei Frauen, die sich geliebt wissen, auch noch nach der ersten Jugend findet. »Schreibst du an meinen Bruder?« fragte sie, und in ihrer Stimme, nur etwas mehr gemildert, war dieselbe Klangfarbe wie in der ihres Mannes. Er nickte. »Lies nur selbst«, sagte er, indem er die Feder fortlegte und zu ihr emporsah. Sie beugte sich über ihn herab, denn es war schon dämmerig geworden. So las sie, langsam wie er geschrieben hatte. »Ich bin wieder gesund und arbeitsfähig. Glücklicherweise. Denn das ist die Not der Fremde, dass man den Boden, worauf man steht, sich in jeder Stunde neu erschaffen muss. So schlecht es immer sein mag, darin habt ihr es doch gut daheim, und wer wäre nicht gern geblieben, wenn er nur ein Stück Brot und jenes unentbehrliche, sanfte Ruhekissen des alten Sprichwortes sich hätte erhalten können.« Sie legte schweigend die Hand auf seine Stirn, während er, der ihren Augen gefolgt war, das Blatt umwandte. Dann las sie weiter. »Der guten und klugen Frau, die du vorige Weihnachten bei uns hast kennenlernen, bin ich so glücklich gewesen, durch die Vermittlung eines Vergleichs mit ihrem Gutsnachbarn einen wirklichen Dienst zu leisten. Der schöne, so sehr von ihr begehrte Wald ist seit kurzem endlich in ihren Besitz gelangt. Hätten wir morgen für deinen Freund Harro nur eine Tanne aus diesem Walde, denn hier ist viele Meilen in die Runde kein Nadelholz zu finden. Was aber ist ein Weihnachtsabend ohne jenen Baum mit seinem Duft voll Wunder und Geheimnis? Aber du«, sagte der Amtsrichter, als seine Frau gelesen hatte, »du bringst in deinen Kleidern den Duft des echten Weihnachtsabends.« Sie langte lächelnd in den Schlitz ihres Kleides und legte ein großes Stück braunen Weihnachtskuchen vor ihm auf den Tisch. »Sie sind eben vom Bäcker gekommen«, sagte sie. »Prob nur, deine Mutter backt sie dir nicht besser.« Er brach einen Brocken ab und prüfte ihn genau, aber er fand alles, was ihn als Knaben daran entzückt hatte. Die Masse war glashart, die eingerollten Stückchen Zucker wohl zergangen und kandiert. »Was für gute Geister aus diesem Kuchen steigen«, sagte er, sich in seinen Arbeitsstuhl zurücklehnend. »Ich sehe plötzlich, wie es daheim in dem alten steinernen Hause Weihnacht wird. Die Messingtürklinken sind womöglich noch blanker als sonst. Die große gläserne Flurlampe leuchtet heute noch heller auf die Stuckschnörkel an den sauber geweißten Wänden. Ein Kinderstrom um den anderen, singend und bettelnd, drängt durch die Haustür. Vom Keller herauf aus der geräumigen Küche zieht der Duft des Gebäckes in ihre Nasen, das dort in dem großen, kupfernen Kessel über dem Feuer prasselt. Ich sehe alles. Ich sehe Vater und Mutter. Gott sei gedankt, sie leben beide. Aber die Zeit, in die ich hinabblicke, liegt in so tiefer Ferne der Vergangenheit. Ich bin ein Knabe noch. Die Zimmer zu beiden Seiten des Flurs sind erleuchtet. Rechts ist die Weihnachtsstube. Während ich vor der Tür stehe, horchend, wie es drinnen in dem Knittergold und in den Tannenzweigen rauscht, kommt von der Hoftreppe herauf der Kutscher, eine Stange mit einem Wachslichtendchen in der Hand. »Schon anzünden, Thomas?« Er schüttelt schmunzelnd den Kopf und verschwindet in die Weihnachtsstube. »Aber wo bleibt denn Onkel Erich?« Da kommt es draußen die Treppe hinauf, die Haustür wird aufgerissen. Nein, es ist nur sein Lehrling, der die lange Pfeife des Herrn Ratsverwandters bringt. Ihm nachquillt ein neuer Strom von Kindern, 10 kleine Kehlen auf einmal stimmen an. »Vom Himmel hoch, da komm ich her.« Und schon ist meine Großmutter mitten zwischen ihnen, die alte, geschäftige Frau, den Speisekammerschlüssel am kleinen Finger, einen Teller voll Gebäckes in der Hand. Wie blitzschnell das verschwindet. Auch ich erwische meinen Teil davon. Und eben kommt auch meine Schwester mit dem Kindermädchen, festlich gekleidet, die langen Zöpfe frisch geflochten. Ich aber halte mich nicht auf. Ich springe 3 Stufen auf einmal die Treppe nach dem Hofe hinab. Es war allmählich dunkel geworden. Die Frau des Amtsrichters hatte leise einen Aktenstoß von einem Stuhl entfernt und sich an die Seite ihres Mannes gesetzt. Drüben in dem Seitengebäude ist das Arbeitszimmer meines Vaters. Auf die Vordiele dort fällt heute kein Lichtschein aus dem Türfenster der Schreiberstube. Der alte Tausendkünstler ist von meiner Mutter drinnen bei den Weihnachtsgeheimnissen angestellt. Aber ich tappe mich im Dunkeln vorwärts, denn gegenüber in seinem Zimmer höre ich die Schritte meines Vaters. Er arbeitet schon nicht mehr. Ich öffne leis die Tür. Wie deutlich sehe ich ihn vor mir, ihn selbst und das große, verräucherte Gemach, in dem der harte Schlag der alten Wanduhr pickt. Mit einer feierlichen Unruhe geht er zwischen den mit Papieren bedeckten Tischen umher, in der einen Hand den Messingleuchter mit der brennenden Kerze, die andere vorgestreckt, als solle jetzt alles Störende ferngehalten werden. Er öffnet die Schublade seines kleinen Stehpults und nimmt die große goldene Tabatiere aus der Fischhautkapsel, einst ein Geschenk der Urgroßmutter an ihren Bräutigam, dann, nach des Urgroßvaters Tode, eine Ehren- und Vertrauensgabe an ihn. Aber er ist noch nicht fertig. Aus dem Geldkörbchen werden blanke Silbermünzen für die Dienstboten hervorgesucht. Eine Goldmünze für den Schreiber. »Ist Onkel Erich schon da?« fragt er, ohne sich nach mir umzusehen. »Noch nicht, Vater. Darf ich ihn holen?« »Das könntest du ja tun.« Und fort renne ich durch das Wohnhaus auf die Straße, um die Ecke am Hafen entlang, und während ich drunten aus der Dämmerung das Pfeifen des Windes in den Tauen der Schiffe höre, habe ich das alte Giebelhaus mit dem Vorbau erreicht. Die Tür wird aufgerissen, dass die Klingel weithin durch Flur und Pesel schallt. Vor dem Ladentisch steht der alte Kommiss, der das Detailgeschäft leitet. Er sieht mich etwas grämlich an. »Der Herr ist in seinem Kontor«, sagt er trocken. Er liebt die wilde, naseweise Range nicht. Aber was geht's mich an? Fort mache ich hinten zur Hoftür hinaus, über 2 kleine, finstere Höfe, dann in ein uraltes, seltsames Nebengebäude, in welchem sich das Allerheiligste des Onkels befindet. Ohne Unfall komme ich durch den engen, dunklen Gang und klopfe an eine Tür. »Herein!« Da sitzt der kleine Herr in dem feinen braunen Tuchrock an seinem mächtigen Arbeitspult. Der Schein der Kontorlampe fällt auf seine freundlichen kleinen Augen und auf die mächtige Familiennase, die über den frisch gestärkten Vatermördern hinausragt. »Onkel, ob du nicht kommen wolltest?« sage ich, nachdem ich Atem geschöpft habe. »Wollen wir uns noch einen Augenblick setzen?« erwiderte er, indem seine Feder summierend über das Folium des aufgeschlagenen Hauptbuches hinabgleitet. »Mir wird ganz behaglich zu Sinne. Ich werde nicht ein bisschen ungeduldig, aber ich setze mich auch nicht. Ich bleibe stehen und besehe mir die Englands- und Westindienfahrer des Onkels, deren Bilder an der Wand hängen. Es dauert auch nicht lange, so wird das Hauptbuch herzhaft zugeklappt, das Schlüsselbund rasselt und »Sieh so«, sagt der Onkel, »fertig wären wir.« Während er sein spanisches Rohr aus der Ecke langt, will ich schon wieder aus der Tür, aber er hält mich zurück. »Aha, wart doch mal ein wenig. Wir hätten hier wohl noch so etwas mitzunehmen.« Und aus einer dunklen Ecke des Zimmers holt er zwei wohlversiegelte, geheimnisvolle Päckchen. Ich wusste es wohl. In solchen Päckchen steckte ein Stück leibhaftigen Weihnachtens. Denn der Onkel hatte einen Bruder in Hamburg und er trat nicht mit leeren Händen an den Tannenbaum. So nie gesehenes, märchenhaftes Zuckerzeug, wie er mitten in der Bescherung noch mir und meiner Schwester auf unsere Weihnachtsteller zu legen pflegte, ist mir später niemals wieder vorgekommen. Bald darauf steige ich an der Hand des Onkels die breite Steintreppe zu unserem Hause hinauf. Ein paar Augenblicke verschwindet er mit seinem Päckchen in die Weihnachtsstube. Es ist noch nicht angezündet, aber durch die halb geöffnete und rasch wieder geschlossene Tür glitzert es mir entgegen aus der noch drinnen herrschenden ahnungsvollen Dämmerung. Ich schließe die Augen, denn ich will nichts sehen, und trete in das gegenüberliegende, festlich erleuchtete Zimmer, das ganz von dem Duft der braunen Kuchen und des heute besonders fein gemischten Tees erfüllt ist. Die Hände auf dem Rücken, mit langsamen Schritten geht mein Vater auf und nieder. »Nun, seid ihr da?« fragt er stehenbleibend. Und schon ist auch Onkel Erich bei uns. Mir scheint, die Stube wird noch einmal so hell, dass er eintritt. Er grüßt die Großmutter, den Vater, er nimmt meiner Schwester die Tasse ab, die sie ihm auf dem gelb lackierten Brettchen präsentiert. »Was meinst du?« sagt er, indem er seinen Augen einen bedenklichen Ausdruck zu geben sucht. »Es wird wohl heute nicht viel für uns abfallen.« Aber er lacht dabei so tröstlich, dass diese Worte wie eine goldene Verheißung klingen. Dann, während in dem blanken Messingkomfort der Teekessel saust, beginnt er eine seiner kleinen Erzählungen von den Begebenheiten der letzten Tage, seit man sich nicht gesehen. War es nun der Ankauf eines neuen Spazierstocks oder das unglückliche Zerbrechen einer Mundtasse, es floss alles so sanft dahin, dass man ganz davon erquickt wurde. Und wenn er gar eine Pause machte, um das bisher Erzählte im behaglichsten Gelächter nachzugenießen, wer hätte da nicht mitgelacht? Mein Vater nimmt vergeblich seine kritische Prise. Er muss doch endlich mit einstimmen. Dies harmlose Geplauder, es ist mir das erst später klar geworden, war die Art, wie der tätige Geschäftsmann von der Tagesarbeit ausruhte. Es klingt mir noch lieb in der Erinnerung und mir ist, als verstünde das jetzt niemand mehr. Aber während der Onkel so erzählt, steckt meine Mutter, die seit Mittag unsichtbar gewesen ist, den Kopf ins Zimmer. Der Onkel macht ein Kompliment und bricht seine Geschichte ab. Die Tür und die gegenüberliegende Tür werden weit geöffnet. Wir treten zögernd ein und vor uns, zurückgestrahlt von dem großen Wandspiegel, steht der brennende Baum mit seinen Flittergoldfähnchen, seinen weißen Netzen und goldenen Eiern, die wie Kinderträume in den dunklen Zweigen hängen. »Paul«, sagt die Frau, »und wenn wir ihn noch so weit herbeischaffen sollten, wir müssen wieder einen Tannenbaum haben. Der arme Junge hat sich selbst einen Weihnachtsgarten gebaut. Er ist nur eben wieder fort, um Moos aus dem Eichenwäldchen zu holen.« Der Amtsrichter schwieg einen Augenblick. »Es tut nicht gut, in die Fremde zu gehen«, sagte er dann, »wenn man daheim schon am eigenen Herd gesessen hat. Mir ist noch immer, als sei ich hier nur zu Gaste, und morgen oder übermorgen sei die Zeit herum, und dass wir alle wieder nach Hause müssten.« Sie fasste die Hand ihres Mannes und hielt sie fest in der ihrigen, aber sie antwortete nichts darauf. »Gedenkst du noch an einen Weihnachten?« hub er wieder an. »Ich hatte die Studentenjahre hinter mir und lebte nun noch einmal, zum letzten Mal, eine kurze Zeit als Kind im elterlichen Hause. Freilich war es dort nicht mehr so heiter, wie es einst gewesen. Es war unvergessliches Geschehen. Die alte Familiengruft unter der großen Linde war ein paar Mal offen gewesen. Meine Mutter, die unermüdlich tätige Frau, ließ oft mitten in der Arbeit die Hände sinken und stand regungslos, als habe sie sich selbst vergessen. Wie unsere alte Margret sagte, sie trug ein Kämmerchen in ihrem Kopf. Drin spielte ein totes Kind. Nur Onkel Erich, freilich ein wenig grauer als sonst, erzählte noch seine kleinen, freundlichen Geschichten. Und auch die Schwester und die Großmutter lebten noch. Damals war jener Weihnachtsabend. Ein junges, schönes Mädchen war zu der Schwester auf Besuch gekommen. »Weißt du, wie sie hieß?« »Ellen«, sagte sie leise und lehnte den Kopf an die Brust ihres Mannes. Der Mond war aufgegangen und beleuchtete ein paar Silberfäden in dem braunen, seidigen Haar, das sie schlicht gescheitelt trug, schmucklos in einer Flechte um den Schildpattkamm gelegt. Er strich mit der Hand über dies noch immer selten schöne Haar. »Ellen hat auch beschert bekommen«, sprach er weiter. Auf dem kleinen Mahagonitische lagen Geschenke von meiner Mutter und was von ihren Eltern von drüben aus dem Schwesterlande herübergeschickt war. Sie stand mit dem Rücken gegen den brennenden Baum, die Hand auf die Tischplatte gestützt. Sie stand schon lange so, ich sehe sie noch. Und er ließ seine Augen eine Weile schweigend auf dem schönen Antlitz seiner Frau ruhen. Da war meine Mutter unbemerkt zu ihr getreten. Sie fasste sanft ihre Hand und sah ihr fragend in die Augen. Ellen blickte nicht um, sie neigte nur den Kopf. Plötzlich aber richtete sie sich rasch auf und entfloh ins Nebenzimmer. »Weißt du es noch?« Während meine Mutter leise den Kopf schüttelte, ging ich ihr nach, denn seit einem kleinen Zank am letzten Abend waren wir vertraute Freunde. Ellen hatte sich in der Ofenecke auf einen Stuhl gesetzt. Es war fast dunkel dort, nur eine vergessene Kerze mit langer Schnuppe brannte in dem Zimmer. »Hast du Heimweh, Ellen?« fragte ich. »Ich weiß es nicht.« Eine Weile stand ich schweigend vor ihr. »Was hast du denn da in der Hand? Willst du es haben?« Es war eine Börse von dunkelroter Seide. »Wenn du sie für mich gemacht hast«, sagte ich, denn ich hatte die Arbeit in den Tagen zuvor in ihren Händen gesehen und wohl bemerkt, wie Ellen sie, sobald ich näher kam, in ihrem Nähkästchen verschwinden ließ. Aber Ellen antwortete nicht und gab mir auch nicht ihr Angebinde. Sie stand auf und putzte das Licht, dass es plötzlich ganz hell im Zimmer wurde. »Komm«, sagte sie, »der Baum brennt ab und Onkel Erich will noch Zuckerzeug bescheren.« Damit wehte sie sich mit ihrem Schnupftuch ein paar Mal um die Augen und ging in die Weihnachtsstube zurück. Und als wir dann später am Pochbrett saßen, war sie die ausgelassenste von allen. Von meinem Weihnachtsgeschenk war weiter nicht die Rede. »Aber, weißt du, Frau«, und er ließ ihre Hand los, die er bis dahin festgehalten, »die Mädchen sollten nicht so eigensinnig sein. Das hat mir damals keine Ruhe gelassen. Ich musste doch die Börse haben. Und darüber...« »Darüber, Paul? Sprich nur dreist heraus.« »Nun, hast du denn von der Geschichte nichts gehört? Darüber bekam ich nun auch noch das Mädchen in den Kauf.« »Freilich«, sagte sie, und er sah bei dem hellen Mondschein in ihren Augen etwas blitzen, das ihn an das übermütige Mädchen erinnerte, das sie einst gewesen. »Freilich weiß ich von der Geschichte, und ich kann sie dir auch erzählen, aber es war ein Jahr später, nicht am Weihnachts-, sondern am Neujahrsabend, und auch nicht hüben, sondern drüben.« Sie räumte das Tintenfass und einige Papiere beiseite und setzte sich ihrem Mann gegenüber auf den Schreibtisch. Der Vetter war bei Ellens Eltern zum Besuch, bei dem alten, prächtigen Kirchspielvogt, der damals noch ein starker Nimrod war. Ellen hatte noch niemals einen so schönen und langen Brief bekommen als den, worin der Vetter sich bei ihnen angemeldet. Aber so gut wie mit der Feder wusste er mit der Flinte nicht umzugehen. Und dennoch tat es die Landluft oder der schöne Gewehrschrank im Zimmer des Kirchspielvogts. Es war nicht anders, er musste alle Tage auf die Jagd. Und wenn er dann abends durchnässt mit leerer Tasche nach Hause kam und die Flinte schweigend in die Ecke setzte, wie behaglich ergingen sich da die Stichelreden des alten Herrn. »Das heißt Malheur, Vetter, aber die Hasen sind heuer alle wild geraten.« Oder »Mein Herzensjunge, was soll die Diane einmal von dir denken?« Am meisten aber »Du hörst doch, Paul?« »Ich höre, Frau.« Am meisten plagte ihn die Ellen. Sie setzte ihm heimlich einen Strohkranz auf. Sie band ihm einen Gänseflügel vor den Flintenlauf. Eines Vormittags, weißt du, es war Schnee gefallen, hatte sie einen Hasen, den der Knecht geschossen, aus der Speisekammer geholt, und eine Weile darauf saß er noch einmal auf seinem alten Futterplatz im Garten, als wenn er lebte, ein Kohlblatt zwischen den Vorderläufen. Dann hatte sie den Vetter gesucht und an die Hoftür gezogen. »Siehst du ihn, Paul? Da hinten im Kohl, die Löffel gucken aus dem Schnee.« Er sah ihn auch, seine Hand zitterte. »Still, Ellen, sprich nicht so laut, ich will die Flinte holen.« Aber als kaum die Tür nach des Vaters Stube hinter ihm zuklappte, war Ellen schon wieder in den Schnee hinausgelaufen, und als er endlich mit der geladenen Flinte heranschlich, hing auch der Hase schon wieder an seinem sicheren Haken in der Speisekammer. Aber der Vetter ließ sich geduldig von ihr plagen. »Freilich«, sagte der Amtsrichter und legte seine Arme behaglich auf die Lehne seines Sessels, »er hatte ja die Börse noch immer nicht.« »Trumm auch, die lag noch unangerührt droben in der Kommode, in Ellens Giebelstübchen. Aber wo die Ellen war, da war der Vetter auch, heißt das, wenn er nicht auf der Jagd war. Saß sie drinnen an ihrem Nähtisch, so hatte er gewiss irgendein Buch aus der Polterkammer geholt und las ihr daraus vor. War sie in der Küche und backte Waffeln, so stand er neben ihr, die Uhr in der Hand, damit das Eisen zur rechten Zeit gewendet würde. So kam die Neujahrsnacht. Am Nachmittage hatten beide auf dem Hofe mit des Vaters Pistole nach goldenen Eiern geschossen, die Ellen vom Weihnachtsbaum ihrer Geschwister abgeschnitten, und der Vetter hatte unter dem Händeklatschen der Kleinen zweimal das goldene Ei getroffen. Aber war's nun, weil er am andern Tage reisen musste, oder war's, weil Ellen fortlief, als er sie vorhin allein in ihrem Zimmer aufgesucht hatte, es war gar nicht mehr der geduldige Vetter. Er tat kurz und unwirsch und sah kaum nach ihr hin. Das blieb den ganzen Abend so, auch als man später sich zu Tische setzte. Ellens Mutter warf wohl einmal einen fragenden Blick auf die beiden, aber sie sagte nichts darüber. Der Kirchspielvogt hatte auf andere Dinge zu achten. Er schenkte den Punsch, den er eigenhändig gebraut hatte, und als es drunten im Dorfe 12 schlug, stimmte er das alte Neujahrslied von Johann Heinrich Voss an, das nun getreulich durch alle Verse abgesungen wurde. Dann rief man »Prost Neujahr« und schüttelte sich die Hände, und auch Ellen reichte dem Vetter ihre Hand, aber er berührte kaum ihre Fingerspitzen. So war's auch, da man sich bald darauf gute Nacht sagte. Als das Mädchen droben allein in ihrem Giebelstübchen war, und nun merk auf, Paul, wie ehrlich ich erzähle, da hatte sie keine Ruhe zum Schlafen, sie setzte sich still auf die Kante ihres Bettes, ohne sich auszukleiden und ohne der klingenden Kälte in der ungeheizten Kammer zu achten. Denn es kränkte sie doch, sie hatte dem Menschen ja nichts zuleid getan. Freilich, er hatte sie gestern noch gefragt, ob sie den Hasen nicht wieder im Kohl gesehen, und sie hatte dazu den Kopf geschüttelt. War es etwa das? Und wusste er denn, dass er den Hasen schon vor 3 Tagen selbst hatte mit Verzehren helfen? Sie wollte den schönen Brief des Vetters einmal wieder lesen. Aber als sie in die Tasche langte, vermisste sie den Kommodenschlüssel. Sie ging mit dem Lichte hinab in die Wohnstube und von dort, als sie ihn nicht gefunden, in die Küche, wo sie vorhin gewirtschaftet hatte. Von all dem Sieden und Backen des Abends war es noch warm in dem großen dunklen Raume. Und richtig, dort lag der Schlüssel auf dem Fensterbrett. Aber sie stand noch einen Augenblick und blickte durch die Scheiben in die Nacht hinaus. So hell und weit dehnte sich dort das Schneefeld. Dort unten zerstreut lagen die schwarzen Strohdächer des Dorfes. Unweit des Hauses zwischen den kahlen Zweigen der Silberpappel erkannte sie deutlich die großen Krähennester. Die Sterne funkelten. Ihr fiel ein alter Reim ein, ein Zauberspruch, den sie vor Jahr und Tag von der Tochter des Schulmeisters gelernt hatte. Hinter ihr im Hause war es so still und leer, sie erschauerte, aber trotz dessen wuchs in ihr das Gelüste, es mit den unheimlichen Dingen zu versuchen. So trat sie zögernd ein paar Schritte zurück. Leise zog sie den einen Schuh vom Fuße und die Augen nach den Sternen und tief aufatmend sprach sie: »Gott grüß dich, Abendstern!« Aber was war das? Ging hinten nicht die Hoftür? Sie trat ans Fenster und horchte. Nein, es knarrte wohl nur die große Pappel an der Giebelseite des Hauses. Und noch einmal hub sie leise an und sprach: »Gott grüß dich, Abendstern, du scheinst so hell von fern, über Osten, über Westen, über alle Krähennesten. Ist einer zu mein Liebchen geboren, ist einer zu mein Liebchen erkoren, der komm, als er geht, als er steht, in sein täglich Kleid.« Dann schwenkte sie den Schuh und warf ihn hinter sich. Aber sie wartete vergebens, sie hörte ihn nicht fallen. Ihr wurde seltsam zumute, das kam von ihrem Vorwitz. Welch unheimlich Ding hatte ihren Schuh gefangen, ehe er den Boden erreicht hatte. Einen Augenblick noch stand sie so, dann mit dem letzten Restchen ihres Mutes wandte sie langsam den Kopf zurück. Da stand ein Mann in der dunklen Tür, und es war Paul. Er war richtig noch einmal auf den unglücklichen Hasen ausgewiesen. »Nein, Ellen«, sagte der Amtsrichter, »du weißt es wohl, das war es denn doch diesmal nicht. Er hatte nur, wie du, auch keine Ruhe gefunden. Aber nun hielt er den kleinen Schuh des Mädchens in der Hand, und Ellen hatte sich am Herd auf einen Stuhl gesetzt, mit geschlossenen Augen die Hände gefaltet vor sich in den Schoß gestreckt. Es war kein Zweifel mehr, dass sie sich ganz verloren gab, denn sie wusste wohl, dass der Vetter alles gehört und gesehen hatte. Und weißt du auch noch die Worte, die er zu ihr sprach? »Ja, Paul, ich weiß sie noch, und es war sehr grausam und wenig edel von ihm. Ellen«, sagte er, »ist noch immer die Börse nicht für mich gemacht?« Doch Ellen tat ihm auch diesmal den Gefallen nicht. Sie stand auf und öffnete das Fenster, das von draußen die Nachtluft und das ganze Sternengefunkel zu ihnen in die Küche drang. »Aber«, unterbrach er sie, »Paul war zu ihr getreten, und sie legte still den Kopf an seine Brust, und noch höre ich den süßen Ton in ihrer Stimme, als sie so in die Nacht hinausnickend sagte: „Gott grüß dich, Abendstern!“« Die Tür wurde rasch geöffnet, ein kräftiger, etwa 10-jähriger Knabe trat mit einem brennenden Licht ins Zimmer. »Vater, Mutter«, rief er, indem er die Augen mit der Hand beschattete, »hier ist Moos und Efeu und auch noch ein Wacholderzweig.« Der Amtsrichter war aufgestanden. »Bist du da, mein Junge?« sagte er und nahm ihm die Botanisiertrommel mit den heimgebrachten Schätzen ab. Frau Ellen aber ließ sich schweigend von dem Schreibtisch herabgleiten und schüttelte sich ein wenig, wie aus Träumen. Sie legte beide Hände auf ihres Mannes Schultern und blickte ihn eine Weile voll und herzlich an. Dann nahm sie die Hand des Knaben. »Komm, Harro«, sagte sie, »wir wollen Weihnachtsgärten bauen.« Ende von Teil 1. 2. Unter dem Tannenbaum. Der Weihnachtsabend begann zu dämmern. Der Amtsrichter war mit seinem Sohne auf der Rückkehr von einem Spaziergange. Frau Ellen hatte sie auf ein Stündchen fortgeschickt. Vor ihnen im Grunde lag die kleine Stadt. Sie sahen deutlich, wie aus allen Schornsteinen der Rauch emporstieg, denn dahinter am Horizont stand feuerfarben das Abendrot. Sie sprachen von den Großeltern drüben in der alten Heimat, dann von den letzten Weihnachten, die sie dort erlebt hatten. Und am Vorabend, sagte der Vater, als Knecht Ruprecht zu uns kam mit dem großen Bart und dem Quersack und der Rute in der Hand. »Ich wusste wohl, dass es Onkel Johannes war«, erwiderte der Knabe, »der hatte immer so etwas vor.« »Weißt du denn auch noch die Worte, die er sprach?« Harro sah den Vater an und schüttelte den Kopf. »Wart nur«, sagte der Amtsrichter, »die Verse liegen zu Haus in meinem Pult, vielleicht bekomme ich's noch beisammen.« Und nach einer Weile fuhr er fort, »entsinne dich nur, wie erst die drei Rutenhiebe von draußen auf die Tür fielen und wie dann die raue, borstige Gestalt mit der großen Hakennase in die Stube trat. Dann hub er langsam und mit tiefer Stimme an, »von draus vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträucht durch den dichten Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.« Ich sprach, »O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel brave Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »das Säcklein, das ist hier, denn Apfel, Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern.« »Hast denn die Rute auch bei dir?« Ich sprach, »die Rute, die ist hier, doch für die Kinder nur, die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten.« Christkindlein sprach, »so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht.« »Vom draus vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind?« »Aber«, fuhr der Amtsrichter mit veränderter Stimme fort, »ich sagte dem Knecht Ruprecht, der Junge ist von Herzen gut, hat nur mitunter was trotzigen Mut.« ich weiß«, rief Harro triumphierend und den Finger emporhebend, und mit listigem Ausdruck setzte er hinzu, »dann kam so etwas, was dich in großes Geschrei brachte, denn Knecht Ruprecht schwang seine Rute und sprach, »heißt es bei euch denn nicht mitunter, nieder den Kopf und die Hosen herunter?« »Oh«, sagte Harro, »ich fürchte mich nicht, ich war nur zornig auf den Onkel.« Über der Stadt, die sie jetzt fast erreicht hatten, stand nur noch ein fahler Schein am Himmel. Es dunkelte schon, aber es begann zu schneien, leise und emsig fielen die Flocken, und der Weg schimmerte schon weiß zu ihren Füßen. Vater und Sohn waren eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen. Am Abend darauf hub der Amtsrichter wieder an, »brannte der letzte Weihnachtsbaum, den du gehabt hast. Es war damals eine bewegte Zeit. Sogar das Zuckerwerk zwischen den Tannenzweigen war kriegerisch geworden. Unsere ganze Armee, Soldaten zu Pferde und zu Fuß. Von alledem ist nun nichts mehr übrig«, setzte er leiser und wie mit sich selbst redend hinzu. Der Knabe schien etwas darauf erwidern zu wollen, aber ein anderes hatte plötzlich seine Gedanken in Anspruch genommen. Es war ein großer, bärtiger Mann, der vor ihnen aus einem Seitenwege auf die Landstraße herauskam. Auf der Schulter balancierte er ein langes, stangenartiges Gepäck, während er mit einem Tannenzweig, den er in der Hand hielt, bei jedem Schritt in die Luft peitschte. Wie er vorüberging, hatte Harro in der Dämmerung noch die große rote Hakennase erkannt, die unter der Pelzmütze hinausragte. Auch einen Quersack trug der Mann, der anscheinend mit allerhand eckigen Dingen angefüllt war. Er ging rasch vor ihnen auf. »Knecht Ruprecht«, flüsterte der Knabe, »hebe die Beine und spute dich schnell.« Das Gewimmel der Schneeflocken wurde dichter. Sie sahen ihn noch in die Stadt hinabgehen. Dann entschwand er ihren Augen, denn ihre Wohnung lag eine Strecke weiter außerhalb des Tores. »Freilich«, sagte der Amtsrichter, indem sie rüstig zuschritten, »der Alte kommt zu spät. Dort unten in der Gasse leuchteten schon alle Fenster in den Schnee hinaus.« Endlich war das Haus erreicht. Nachdem sie auf dem Flur die beschneiten Überkleider abgetan, traten sie in das Arbeitszimmer des Amtsrichters. Hier war heute der Tee serviert. Die große Kugellampe brannte, alles war hell und aufgeräumt. Auf der sauberen Damastserviette stand das fein lackierte Teebrett mit den Geburtstagstassen und dem rubinroten Zuckerglase. Daneben auf dem Fußboden in dem Komfort von Mahagonistäbchen mit blankem Messingeinsatz kochte der Kessel, wie es sein muss, auf gehörig durchgeglühten Torfkohlen, wie daheim einst in der großen Stube des alten Familienhauses. So dufteten auch hier in dem kleinen Stübchen die braunen Weihnachtskuchen nach dem Rezept der Urgroßmutter. Aber während die Mutter nebenan im Wohnzimmer noch das Fest bereitete, blieben Vater und Sohn allein. Kein Onkel Erich kam, ihnen feiern zu helfen. Es war doch anders als daheim. Ein paar Mal hatte Harro mit bescheidenem Finger an die Tür gepocht und ein leises »Geduld« der Mutter war die Antwort gewesen. Endlich trat Frau Ellen selbst herein. Lächelnd, aber ein leiser Zug von Weh war doch dabei. Streckte sie ihre Hände aus und zog ihren Mann und ihren Knaben, jeder bei einer Hand, in die helle Weihnachtsstube. Es sah freundlich genug aus. Auf dem Tische in der Mitte zwischen zwei Reihen brennender Wachskerzen stand das kleine Kunstwerk, das Mutter und Sohn in den Tagen vorher sich selbst geschaffen hatten. Ein Garten im Geschmack des vorigen Jahrhunderts mit glattgeschorenen Hecken und dunklen Lauben, alles von Moos und verschiedenem Wintergrün zierlich zusammengestellt. Auf dem Teiche von Spiegelglas schwammen zwei weiße Schwäne. Daneben, vor dem chinesischen Pavillon, standen kleine Herren und Damen von Papiermaché in Puder und Kontuschen. Zu beiden Seiten lagen die Geschenke für den Knaben. Eine scharfe Lupe für die Käfersammlung, ein paar bunte Münchener Bilderbogen, die nicht fehlen durften, von Schwind und Otto Spekter, ein Buch in rotem Halbfranzband. Dazwischen ein kleiner Globus in schwarzer Kapsel, augenscheinlich schon ein altes Stück. »Es war Onkel Erichs letzte Weihnachtsgabe an mich«, sagte der Amtsrichter, »nimm du es nun von mir. Es ist mir in diesen Tagen aufs Herz gefallen, dass ich ihm die Freude, die er mir als Kind gemacht, in späterer Zeit nicht einmal wieder gedankt. Nun haben sie mir den alten Herrn im letzten Herbst begraben.« Frau Ellen legte den Arm um ihren Mann und führte ihn an den Spiegeltisch, auf dem heute die beiden silbernen Armleuchter brannten. Auch ihm hatte sie beschert. Das erste aber, wonach seine Hand langte, war ein kleines Lichtbild. Seine Augen ruhten lange darauf, während Frau Ellen still zu ihm emporsah. Es war sein elterlicher Garten. Dort unter dem Ahorn vor dem Lusthause standen die beiden Alten selbst. Das noch dunkle, volle Haar seines Vaters war deutlich zu erkennen. Der Amtsrichter hatte sich umgewandt. Es war, als suchten seine Augen etwas. Die Lichter an den Moosgärtchen brannten knisternd fort. In ihrem Schein stand der Knabe vor dem aufgeschlagenen Weihnachtsbuch. Aber droben, unter der Decke des hohen Zimmers, war es dunkel. Der Tannenbaum fehlte, der das Licht des Festes auch dort hinaufgetragen hätte. Da klingelte draußen im Flur die Glocke und die Haustür wurde polternd aufgerissen. »Wer ist denn das?« sagte Frau Ellen, und Harro lief zur Tür und sah hinaus. Draußen hörten sie eine raue Stimme fragen, »Bin ich denn hier recht beim Herrn Amtsrichter?« Und in demselben Augenblicke wandte auch der Knabe den Kopf zurück und rief, »Knecht Ruprecht, Knecht Ruprecht!« Dann zog er Vater und Mutter mit sich aus der Tür. Es war der große bärtige Mann, der den beiden Spaziergängern vorhin oberhalb der Stadt begegnet war. Bei dem Schein des Flurlämpchens sahen sie deutlich die rote Hakennase unter der beschneiten Pelzmütze leuchten. Sein langes Gepäck hatte er gegen die Wand gelehnt. »Ich habe das hier abzugeben«, sagte er, indem er auch den schweren Quersack von der Schulter nahm. »Von wem denn?«, fragte der Amtsrichter. »Ist mir nichts von aufgetragen worden.« »Wollt ihr denn nicht näher treten?« Der Alte schüttelte den Kopf. »Ist alles schon besorgt. Habt gute Weihnacht beieinander.« Und indem er noch einmal mit der großen Nase nickte, war er schon zur Tür hinaus. »Das ist eine Bescherung«, sagte Frau Ellen fast ein wenig schüchtern. Harro hatte die Haustür aufgerissen. Da sah er die große, dunkle Gestalt schon weithin auf dem beschneiten Wege hinausschreiten. Nun wurde die Magd herbeigerufen, deren Bescherung durch dieses Zwischenspiel bis jetzt verzögert war, und als mit ihrer Hilfe die verhüllten Dinge in das helle Weihnachtszimmer gebracht waren, kniete Frau Ellen auf dem Fußboden und begann mit ihrem Trennmesser die Nähte des großen Packens aufzulösen. Und bald fühlte sie, wie es von innen heraus sich dehnte und die immer schwächer werdenden Bande zu sprengen strebte. Und als der Amtsrichter, der bisher schweigend dabei gestanden, jetzt die letzte Hülle abgestreift hatte und es aufrecht vor sich hingestellt hielt, da war's ein ganzer mächtiger Tannenbaum, der nun nach allen Seiten seine entfesselten Zweige ausbreitete. Lange, schmale Bänder von Knittergold rieselten und blitzten überall von den Spitzen durch das dunkle Grün herab. Auch die Tannäpfel waren golden, die unter allen Zweigen hingen. Harro war indes nicht müßig gewesen. Er hatte den Quersack aufgebunden. Mit leuchtenden Augen brachte er einen flachen, grün lackierten Kasten geschleppt. »Horch, es rappelt«, sagte er, »es ist ein Schubfach darin.« Und als sie es aufzogen, fanden sie wohl einen Schock der feinsten weißen Wachskerzchen. »Das kommt von einem echten Weihnachtsmann«, sagte der Amtsrichter, indem er einen Zweig des Baumes herunterzog. »Da sitzen schon überall die kleinen Blechlampetten.« Aber es war nicht nur ein Schubfach in dem Kasten, es war auch obenauf ein Klötzchen mit einem Schraubengang. Der Amtsrichter wusste Bescheid in diesen Dingen. Nach einigen Minuten war der Baum eingeschoben und stand fest und aufrecht, seine grüne Spitze fast bis zur Decke streckend. Die alte Magd hatte ihre Schüssel mit Äpfeln und Pfeffernüssen stehen lassen. Während die anderen drei beschäftigt waren, die Wachskerzen aufzustecken, stand sie neben ihnen, ein lebendiger Kandelaber, in jeder Hand einen brennenden Armleuchter emporhaltend. Sie war aus der Heimat mit herübergekommen und hatte sich von allen am schwersten in den Brauch der Fremde gefunden. Auch jetzt betrachtete sie den stolzen Baum mit misstrauischen Augen. »Die goldenen Eier sind denn doch vergessen«, sagte sie. Der Amtsrichter sah sie lächelnd an. »Aber Margret, die goldenen Tannäpfel sind doch schöner.« »So, meint der Herr, zu Hause haben wir immer die goldenen Eier gehabt.« Darüber war nicht zu streiten. Es war auch keine Zeit dazu. Harro hatte sich indessen schon wieder über den Quersack hergemacht. »Noch nicht anzünden«, rief er, »das Schwerste ist noch darin.« Es war ein fest vernageltes, hölzernes Kistchen. Aber der Amtsrichter holte Hammer und Meißel aus seinem Gerätkästchen. Nach ein paar Schlägen sprang der Deckel auf und eine Fülle weißer Papierspäne quoll ihnen entgegen. »Zuckerzeug«, rief Frau Ellen und streckte schützend ihre Hände darüber aus. »Ich wittere Marzipan. Setzt euch, ich werde auspacken.« Und mit vorsichtiger Hand langte sie ein Stück nach dem anderen heraus und legte es auf den Tisch, das nun von Vater und Sohn aus dem umhüllenden Seidenpapier herausgewickelt wurde. »Himbeeren«, rief Harro, »und Erdbeeren, ein ganzer Strauß.« »Aber siehst du es wohl«, sagte der Amtsrichter, »es sind Walderdbeeren, so welche wachsen in den Gärten nicht.« Dann kam, wie lebend, allerlei Geziefer, Hornisse und Hummeln und was sonst im Sonnenschein an stillen Waldplätzchen umherzusummen pflegt, zierlich aus Tragant gebildet, mit goldbestäubten Flügeln, nun eine Honigwabe, die Zellen mochten mit Likör gefüllt sein, wie sie die wilde Biene in den Stamm der hohlen Eiche baut und jetzt ein großer Hirschkäfer von Schokolade mit gesperrten Zangen und ausgebreiteten Flügeldecken. »Servus Lucanus«, rief Harro und klatschte in die Hände. An jedem Stück war, je nach der Größe, ein lichtgrünes Seidenbändchen. Sie konnten der Lockung nicht widerstehen. Sie begannen schon jetzt, den Baum damit zu schmücken, während Frau Ellens Hände noch immer neue Schätze ans Licht förderten. Bald schwebte zwischen den Immen auch eine Schar von Schmetterlingen an den Tannenspitzen. Da war der Himbeerfalter, der silberblaue Daphnis und der olivenfarbige Waldargus und wie sie alle heißen mochten, die Harro hier vergebens aufzujagen gesucht hatte. Und immer schwerer wurden die Päckchen, die eins nach dem anderen von den eifrigen Händen geöffnet wurden. Denn jetzt kam das Geschlecht des größeren Geflügels. Da kam der Dompfaff und der Buntspecht, ein paar Kreuzschnäbel, die im Tannenwald daheim sind. Und jetzt, Frau Ellen stieß einen leichten Schrei aus, ein ganzes Nest voll kleiner, schnäbelaufsperrender Vögel. Und Vater und Sohn gerieten miteinander in Streit, ob es Goldhähnchen oder junge Zeisige seien, während Harro schon das kleine Heimwesen im dichtesten Tannengrün verbarg. Noch ein Waldbewohner erschien. Er musste vom Buchenrevier herübergekommen sein. Ein Eichhörnchen von Marzipan, in halber Lebensgröße, mit erhobenem Schweif und dunklen Augen. »Und nun ist's alle«, rief Frau Ellen. »Aber nein, ein schweres Päckchen noch.« Sie öffnete es und verbarg es dann ebenso rasch wieder in beiden Händen. »Ein Prachtstück«, rief sie. »Aber nein, Paul, ich bin edelmütiger als du. Ich zeig's dir nicht.« Der Amtsrichter ließ sich das nicht anfechten. Er brach ihr die nicht gar zu ernstlich geschlossenen Hände auseinander, während sie lachend über ihn wegschaute. »Ein Hase«, jubelte Harro. »Er hat ein Kohlblatt zwischen den Vorderpfötchen.« Frau Ellen nickte. »Freilich, er kommt auch eben aus des alten Kirchspielvogtsgarten.« »Harro, mein Junge«, sagte der Amtsrichter, indem er drohend den Finger gegen seine Frau erhob, »verspricht mir, diesen Hasen zu verspeisen, damit er gründlich aus der Welt komme.« Das versprach Harro. Der Baum war voll, die Zweige bogen sich. Die alte Margret stöhnte, sie könne die Leuchter nicht mehr halten, sie habe gar keine Arme mehr am Leibe. Aber es gab wieder neue Arbeit. »Anzünden«, kommandierte der Amtsrichter, und die kleinen und großen Weihnachtskinder standen mit heißen Gesichtern, kletterten auf Schemel und Stühle und ließen nicht ab, bis alle Kerzen angezündet waren. Der Baum brannte, das Zimmer war von Duft und Glanz erfüllt. Es war nun wirklich Weihnachten geworden. Ein wenig müde von der ungewohnten Anstrengung saß der Amtsrichter auf dem Sofa, nachsinnend in den gegenüberhängenden großen Wandspiegel blickend, der das Bild des brennenden Baums zurückstrahlte. Frau Ellen, die ganz heimlich ein wenig aufzuräumen begann, wollte eben die geleerte Kiste an die Seite setzen, als sie wie in Gedanken noch einmal mit der Hand durch die Papierspäne streifte. Sie stutzte. »Unerschöpflich«, sagte sie lächelnd. Es war ein Star von Schokolade, den sie hervorgeholt hatte. »Und, Paul«, fuhr sie fort, »er spricht.« Sie hatte sich zu ihm auf die Sofalehne gesetzt und beide lasen nun gemeinschaftlich den beschriebenen Zettel, den der Vogel in seinem Schnabel trug. Einen Wald- und Weihnachtsgruß von einer dankbaren Freundin. »Also von ihr«, sagte der Amtsrichter, »ihr Herz hat ein gutes Gedächtnis. Knecht Ruprecht musste einen tüchtigen Weg zurücklegen, denn das Gut liegt 5 ganze Meilen von hier.« Frau Ellen legte den Arm um ihres Mannes Nacken. »Nicht wahr, Paul, wir wollen auch nicht undankbar gegen die Fremde sein.« »Oh, ich bin nicht undankbar, aber...« »Was denn aber, Paul? Was mögen drüben jetzt die Alten machen?« Sie antwortete nicht darauf, sie gab ihm schweigend ihre Hand. »Wo ist Harro?« fragte er nach einer Weile. Harro war eben wieder ins Zimmer getreten. Aus einer Schachtel, die er mit sich brachte, nahm er eine kleine verblichene Figur und befestigte sie sorgfältig an einen Zweig des Tannenbaums. Die Eltern hatten es wohl erkannt. Es war ein Stück von dem Zuckerzeug des letzten heimatlichen Weihnachtsbaums. Ein Dragoner auf schwarzem Pferde in langem, graublauem Mantel. Der Knabe stand davor und betrachtete es unbeweglich. Seine großen blauen Augen unter der breiten Stirn wurden immer finsterer. »Vater«, sagte er endlich, und seine Stimme zitterte, »es war doch schade um unser schönes Heer. Wenn sie es nur nicht aufgelöst hätten, ich glaube, dann wären wir wohl noch zu Hause.« Eine lautlose Stille folgte, als der Knabe das gesprochen. »Dann«, rief der Vater seinen Sohn und zog ihn dicht an sich heran. »Du kennst noch das alte Haus deiner Großeltern«, sagte er. »Du bist vielleicht das letzte Kind von den unseren, das noch auf den großen, übereinander getürmten Bodenräumen gespielt hat. Denn die Stunde ist nicht mehr fern, dass es in fremde Hand kommen wird. Einer deiner Urahnen hat es einst für seinen Sohn gebaut.« Der junge Mann fand es fertig und ausgestattet vor, als er nach mehrjähriger Abwesenheit in den Handelsstädten Frankreichs nach seiner Heimat zurückkehrte. Bei seinem Tode hatte es seinen Nachkommen hinterlassen, und sie haben darin gewohnt als Kaufherren und Senatoren oder, nachdem sie sich dem Studium der Rechte zugewandt hatten, als Bürgermeister oder Syndizi ihrer Vaterstadt. Es waren angesehene und wohldenkende Männer, die im Lauf der Zeit ihre Kraft und ihr Vermögen auf mannigfache Weise ihren Mitbürgern zugute kommen ließen. So waren sie wurzelfest geworden in der Heimat. Noch in meiner Knabenzeit gab es unter den tüchtigeren Handwerkern fast keine Familie, wo nicht von den Voreltern oder Eltern eines in den Diensten der unsrigen gestanden hätte, sei es auf den Schiffen oder in den Fabriken oder auch im Hause selbst. Es waren das Verhältnisse des gegenseitigen Vertrauens. Jeder rühmte sich des andern und suchte sich des andern Wert zu zeigen. Wie ein Erbe ließen es die Eltern ihren Kindern. Sie kannten sich alle über Geburt und Tod hinaus, denn sie kannten Art und Geschlecht der Jungen, die geboren wurden, und der Alten, die vor ihnen dagewesen waren. Der Amtsrichter schwieg einen Augenblick, während der Knabe unbeweglich zu ihm emporsah. »Aber nicht allein in die Höhe«, fuhr er fort, »auch in die Tiefe haben deine Voreltern gebaut. Zu dem steinernen Hause in der Stadt gehört die Gruft draußen auf dem Kirchhof, denn auch die Toten sollten noch beisammen sein. Und seltsam, da ich des inne ward, dass ich fort musste, mein erster Gedanke war, ich könnte dort den Platz verfehlen. Ich habe sie mehr als einmal offen gesehen, das letzte Mal, als deine Urgroßmutter starb, eine Frau in hohen Jahren, wie sie den unsrigen vergönnt zu sein pflegen. Ich vergesse den Tag nicht. Ich war hinabgestiegen und stand unten in der Dunkelheit zwischen den Särgen, die neben und über mir auf den eisernen Stangen ruhten. Die ganze alte Zeit eine ernste, schweigsame Gesellschaft. Neben mir war der Totengräber, ein eisgrauer Mann. Aber einst war er jung gewesen und hatte als Kutscher den schwarzen Pudel zwischen den Knien die Rappen meines Großvaters gefahren. Er stand an einen hohen Sarg gelehnt und ließ wie liebkosend seine Hand über das schwarze Tuch des Deckels gleiten. »Dat is min ole Herr«, sagte er in seinem Plattdeutsch, »dat wär ein gute Mann.« Mein Kind, nur dort zu Hause konnte ich solche Worte hören. Ich neigte unwillkürlich das Haupt, denn mir war, als fühlte ich den Segen der Heimat sich leibhaftig auf mich niedersenken. Ich war der Erbe dieser Toten. Sie selbst waren zwar dahingegangen, aber ihre Güte und Tüchtigkeit lebte noch und war für mich da und half mir, wo ich selber irrte, wo meine Kräfte mich verließen. Und auch jetzt noch, wenn ich mir und den meinen nicht zur Freude, aber getrieben von jenem geheimnisvollen Weh auf kurze Zeit zurückkehrte, Ich weiß es wohl, dem sich dann alle Hände dort entgegenstreckten. Das war nicht ich allein. Er war aufgestanden und hatte einen Fensterflügel aufgestoßen. Weithin dehnte sich das Schneefeld, der Wind sauste, unter den Sternen vorüber jagten die Wolken, dorthin, wo in unsichtbarer Ferne ihre Heimat lag. Er legte fest den Arm um seine Frau, die ihm schweigend gefolgt war. Seine lichtblauen Augen lugten scharf in die Nacht hinaus. »Dort«, sprach er leise, »ich will den Namen nicht nennen, er wird nicht gern gehört in deutschen Landen. Wir wollen ihn still in unserem Herzen sprechen, wie die Juden das Wort für den Allerheiligsten.« Und er ergriff die Hand seines Kindes und presste sie so fest, dass der Junge die Zähne zusammenbiss. Noch lange standen sie und blickten dem dunklen Zuge der Wolken nach. Hinter ihnen im Zimmer ging lautlos die alte Magd umher und hütete sorgsamen Auges die allmählich niederbrennenden Weihnachtskerzen. Ende von Unter dem Tannenbaume.